Super billig ab 15 telefonieren, Fernsprecher, Hermannplatz an Radio Aporie. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört hier eine geöffnete Umzäunung des Hermannplatzes, die hier geöffnet ist, um den Marktleuten den Zugang zum Hermannplatz zu ermöglichen. Sowie zur weiteren Ausrüstung zählt ein blaues Cycle Wolf Mountainbike, das hier mit einem billigen gelben Schrottschloss an die Umzäunung angeschlossen worden ist, wobei anscheinend der Fahrer diesem Fahrerschloss nicht traut und es auch nochmal mit einem zweiten langen Schloss zusätzlich angeschlossen hat. Ansonsten außer einige Zigarettenkippen, Kronkorken und Pfirsichkernen hier am Hermannplatz keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.